Und dann Goethe und die Fliege, war auch ein Aufsatzthema. Das hat eigentlich nur Goethe, aber ich habe die Fliege mit verarbeitet. War Goethe ein größeres Wunder als eine kleine Fliege? Das ist hier die Frage. Und das ist übrigens auch Shakespeare. Sie, das ist mit H hinten geschrieben. Sie. Ja, wenn man das liest, dann kann, bitte, wenn ich es lese, dann könnt ihr genau sehen. Aber wenn ich das sage, Sie, wie Sie so an der glatten Wand entlang wandelt, als sei das die einfachste Sache von der Welt, und Sie, wie Sie Ihr Gefieder glättet und sich mit dem hintersten Bein ganz vorne am Kopfe kratzt. Und jetzt erhebt sie sich gar in die Lüfte und flattert durchs Zimmer. Und nun nimmt sie auf dem westöstlichen Divan Platz. Doch nicht lange. Schon wieder durchflügt sie den Raum und landet schließlich etwas echauffiert auf deiner Nase. Ja. Konnte das Goethe? So, also.